Meine Zuhörer, Musikgeschichte wird oft als kontinuierlicher Prozess gelehrt, in dem einer gleichsam auf den Schultern des anderen steht und fortzuführen scheint, was der Vorgänger begann. Kontinuität meint man auch in Werkreihen der Großen zu erkennen, Entwicklung vom frühen zum späten Stil und so weiter. Indessen verbirgt solche Betrachtung doch mehr, als sie enthüllt. Die großen Werke gleichen ja eher unvorhersehbaren Blitzen, die jäh etwas noch nie Geschautes erleuchten. Die Landschaft, die Schuberts Streichquintett, zumal dessen zweiter Satz, das Adagio, erblicken lässt, wurde weder vorher noch nachher je gesehen. So viele Verbindungslinien zu Schuberts anderen Werken, etwa dem G-Dur-Quartett, den späten Liedern, es auch geben mag, dieses Werk steht absolut einzigartig, so vollkommen wie einsam vor uns. Der Choralgesang des Adagios ist dem Hörer als einheitliche musikalische Gestalt unfassbar, bleibt im wahren Wortsinn als melodische und harmonische Einheit entrückt, wie kein anderes Thema je zuvor. Dieser Choral ohne Gemeinde von dem wir nur den Anfang hörten, strahlt aus in die anderen Sätze des Werkes, so in die stehenden, momentan wie reglosen Klänge innerhalb des zweiten Themas im ersten Satz. Sie sind Vorschein des Kommenden. Die Aura dieses Adagios ist dann auch im dritten Satz, nämlich in den choralartigen Kadenzen des Scherzo-Trios, gegenwärtig. Und endlich hat dieses Adagio sein Nachleuchten noch im Finale. So beginnen wir heute mit dem zweiten Satz, als dem Zentrum des Schubertschen Streichquintetts. Wie Mörikes Peregrina taucht die Gestalt des Themas nach dem C-Dur-Schluss des ersten Satzes im fernen E-Dur auf. Niemand ahnt, woher sie kommt, wohin sie geht. Alles an dieser Gestalt bleibt durchaus rätselhaft. Ist es ein Lied, das hier anhebt? Aber wo schließt es sich? Ist das zarte Rufen in der ersten Violine, der antwortende Pizzicato-Hall aus den Tiefen eine Begleitung zu dieser Melodie? Oder ist es nicht vielmehr so, wie Peter Gülke formulierte, der Dialog Höhe-Tiefe begleitet nicht, er ermöglicht erst diesen Gesang, der ohne solche Umspielung gar nicht sein könnte? Und die Tonart? Wohl ist E-Dur Grundtonart. In E-Dur steht ja auch der eschatologische Ausblick des Baches Wiegenlied in den Müllerliedern. Aber etabliert sich nicht höchst verwirrend etwas wie eine konkurrierende Tonika, nämlich Fis, bereits im vierten Takt? Und kann man hier denn noch taktieren? Kommt nicht das Metrum, das Maß in diesem unendlichen Gesang immer wieder abhanden? Oder anders gesagt, lässt sich diese Melodie nicht eigentlich nur zu den Niederungen des Taktes herab aus Höhen, die gar keines Zählens mehr bedürfen? Und was kann das Abstürzen ins dissonante Passionato des Mittelstücks bedeuten? Hören Sie nun den zweiten Satz des Schubertschen Streichquintetts ganz. Es spielt das Lassalle-Quartett mit Lynn Harrell am zweiten Cello. Thank you.

Das war das Adagio aus Schuberts Streichquintett, gespielt vom LaSalle-Quartett mit Lynn-Harrell am zweiten Cello. Wie rätselhaft dieser Satz sich auch für die Spieler darstellt, wie wenig er sich als ein eindeutiger Charakter fassen lässt, bekunden die enormen Tempokontraste zwischen renommierten Ensembles, die sich in den übrigen Sätzen durchaus auf vergleichbaren Tempofeldern bewegen. Das Scherzo etwa zeigt eine derart bestimmte Gestik, dass wohl kleinere Abweichungen, aber nicht plötzlich absolut verschiedene Charaktere erscheinen können. Hören Sie hier gegeneinander den Beginn des Scherzos zuerst vom Smetana-Quartett, danach ungefähr im gleichen Tempo, aber kraftvoller vom Melos-Quartett gespielt. Dass indessen bei einem Satz mittlerer Länge wie dem Adagio Differenzen in Bezug auf die Dauer von 10 Minuten bis 17 Minuten 30 Sekunden auftreten, ohne dass irgendwelche eventuellen Wiederholungen dies begründen können, das dürfte ganz einzigartig sein und offenbart einen tiefen Dissens darüber, was das Wesen dieser Musik denn überhaupt ist. Hören Sie gegeneinander den Beginn zuerst vom Smetana, dann vom Melos-Quartett. Es ist bei diesen beiden Interpretationen, als hörte man wirklich nicht die gleiche Musik. Allerdings wäre hier von der Sache her eindeutig für das Melos-Quartett Stellung zu nehmen. Wie es aber im Unterricht gilt, einem Studierenden nicht einfach mit der eigenen Auffassung zu überfahren, sondern ein Stück mitzugehen mit einer fremden Interpretation, um zu erkennen, wohin sie überhaupt zielt, so erst recht bei solchen gewiss verantworteten Aufführungen. Was könnte denn die Triebfeder des objektiv viel zu raschen Tempos beim Smetana-Quartett sein? Wahrscheinlich ein festes Schubert-Bild, eine einengende Stilvorstellung. Danach ist Schuberts Gangart eben stets eine Art Andante, leicht und wienerisch, immer aufs liedhaft Fassliche gerichtet. Dass die Großen aber ganz und gar dem Bilde, das wir uns von ihnen machen, widersprechen könnten, ja, dass wir sie nur darum mit diesem Adjektiv überhaupt schmücken dürfen, kommt gar nicht in den Sinn. Ich meine sogar, dass sie nicht selten sich selber überraschen, wie es Ernst Schrenek einmal von sich bekannte. Versucht man, Schuberts Adagio durch ein schnelles Tempo auf liedhafte Geschlossenheit zu reduzieren, so geht gerade das Einzigartige dieser Musik verloren, nämlich, dass sie in den überlangen melodischen Bögen sich dem nähert, was Hegel das reine Tönen nennt, also transzendiert, entschwebt und nur, so Gülke, in den Umspielungen oder Pizzicati der Außenstimmen sich zu konkreter Wahrnehmbarkeit herablässt, wie er sagt. In diesem Geiste spielt das Melos-Quartett. Hören Sie hier die zweite, wieder nach Edo zurückgekehrte Strophe. Dagegen wird durch die eindeutig falschen Voraussetzungen der Charakter dieser Stelle beim Smetana-Quartett ins Muntere verbogen. Das Alban-Berg-Quartett sucht und findet eine Balance zwischen der hohen Transzendenz des Melos-Quartetts und der unerlaubten Raffung des Smetana-Quartetts. Wie von ferne kommt bei diesem, dem Alban-Berg-Ensemble, eine tänzerische Schwebung hinein. Es klingt ein wenig irdischer als beim Melos-Quartett, wenn man so sagen darf. Wie ein Kind einen Ballon festhält, der in den grenzenlosen Raum hinausstrebt, so halten die kleinen melodischen Wendungen an den harmonischen Übergängen die große Melodie immer wieder fest, die sie tendenziell in der Zeit zu verlieren droht. Die Coda am Ende des Gesanges dagegen gestaltet gleichsam wieder die Zeit, konkretisiert sie zu einer festeren Figur. Und eben das rührt uns so an. War die Melodie vorher vollkommen wortlos, wäre es ganz unmöglich, zu ihr einen Text zu erfinden. So beginnt sie nun zum ersten Mal in diesem Adagio zu reden. Eine solche Wendung könnte sich in einem Schubert-Lied ergeben. Hier könnte man vielleicht Worte unterlegen, darf es aber ums Himmels willen nicht versuchen. Wenn sich in der Mitte dann der F-Moll-Raum wie eine Schlucht jählings auftut, dann zerreißt die Gestalt dieses Adagios, obwohl das Tempo weitergehen soll. Fast alle Einspielungen, etwa die eben gehörte von Lassalle, werden hier schneller. Dabei wäre hier wohl gerade die Dialektik wichtig. Im Ausdruck ein unüberbrückbarer Kontrast und doch zugleich eine Tempobrücke über den Abgrund. Die Frage, ob denn Schubert vergessen haben könnte, hier ein neues Tempo anzuzeigen, muss offen bleiben. Dass das innere Tempo in der Mitte des Adagio ein anderes ist als zu Beginn, das steht natürlich außer Frage. Trotzdem könnte theoretisch aber doch der Grundschlag weitergehen. Aber das tut dieser weder beim Amadeus, dem Wiener Philharmonischen, dem Julia, Melos oder Smetana-Quartett bzw. Ensemble. Immerhin versucht das Tanejew-Quartett mit dem Cellisten Rostropowitsch eine gewisse Angleichung. Hören Sie den Übergang. Auch beim Alban-Berg-Ensemble wirkt dieser Übergang noch vergleichsweise kontinuierlich, so als wenn sich nur der Pulsschlag eines Menschen etwas beschleunigt. Aber nicht nur durch den absoluten Gegensatz des Charakters zum vorhergehenden zerreißt hier die Form des Ganzen, auch in sich ist diese Mitte noch gespalten. Oben bricht die Melodie in die leidenschaftlichste Gestik aus, von unten droht etwas wie Erdbeben. Und das Ganze wirkt wie ein Lied mit aufs Streichquintett übertragener Klavierbegleitung, dessen Melodie ganz auf der eigenen Spur über solch vulkanische Begleitungsaktivität dahinzieht, ohne sich doch je mit ihr einzulassen. Thank you. Einer der beklemmendsten Augenblicke des ganzen Quintetts liegt am Ende dieses Teils, bevor die variierte Reprise erscheint. Aller Klang bedarf des Nichtklangs. Reden setzt sich im Schweigen fort. So wären wohl die meisten Pausen in klassisch-romantischer Musik zu deuten. Aber Schubert, wie übrigens auch der späte Beethoven, erweckt eine neue Qualität der Pausen. Nicht als Fortsetzung, sondern als absoluter Stillstand wollen sie vernommen sein. Nicht als schweigende Regung, sondern gerade als Reglosigkeit. Nicht als Leben, sondern von Tod erfüllt. Beim Melos-Quartett wird diese Qualität der Pausen als schwarzer Hintergrund sehr deutlich. Auch beim Alban-Berg-Quartett gleichen die Pausen dem völligen Verstummen. Die Klänge stehen tonlos da. Es ereignet sich einer jener Momente, in denen es auch der Musik die Sprache verschlägt. Dagegen geraten die Pausen an dieser Stelle dem Smetana-Quartett viel zu kurz. Sie verlieren ihre einzigartige Qualität. Die Reprise des ursprünglichen Themas ist danach das größte Wunder in diesem Adagio. Nicht nur, wie dieses Thema nach solchem Sterben der Musik noch einmal wiederkehrt, oder soll man sagen, aufersteht, auf das Zeichen der beschwörenden Choralkadenz hin. Auch, dass die vorher so vulkanische Bassfigur nun aus dem Mittelteil in verklärende Variierung als Partner des Dialoges zwischen unten und oben hinübergenommen werden kann, ist hier wie ein Geschenk über alles erwarten. Aber wie wenig kommt man dem, was sich hier musikalisch zuträgt, mit noch so schönen, noch so zutreffenden, noch so poetischen Wendungen auf die Spur? Und doch haben wir musikalischen Kommentatoren das ja immer wieder zu versuchen, in der bestimmten Hoffnung, dass die Musik sich doch immer aufs Neue dem gleichwohl notwendigen beschreibenden Wort entwindet. Wie wunderbar treffend, wie in allen Unwägbarkeiten doch absolut präzis ist etwa die Sprache des aufsteigenden Cellos hier, dem die erste Violine antwortet. Wie genau trifft sie hier ins Zentrum und bleibt doch so vollkommen unübersetzbar. Nur das reine musikalische Verstehen ist das subtile Werkzeug, das sie fassen kann. Hören Sie nun das Adagio aus Schuberts Streichquintett noch einmal ganz. Es spielt das Melos-Quartett mit Mstislav Rostropowitsch als zweiten Cellisten. Thank you. Thank you.